1 live. Absolut Aachen. Landes lonely. Ich brauch morgens keinen Kaffee, ich trink morgens meinen Hottie. Brauch kein Status, Symbol, ja, ich scheiß auf deine Rolli. Hörte auf mit Brokkoli, weil ich dein Ego bin. Wollte wissen, wie es ist, jetzt bin ich wieder so green. Ich hau mir eine Axt ins Bein, sollte ich nochmal Koks ziehen. Lieber smoke ich Weed und esse Macaroni. Mein Leben ist holy. Ich dank meiner Mut, die überweist sie jeden Monat Geld. Alles ist tutti. Was ich schon in Nacht ohne Emojis, sie wollen mich kaufen, aber guter Dschungel in den Lungen, fühlen uns wie Mowgli. Es ist Stony, ist auch immer Mahagoni. Die Blüten blühen, ja, das Leben ist wie Honig. Um uns alles grün, der Himmel vor uns rose. Guter Dschungel in den Lungen, fühlen uns wie Mowgli. Es ist Stony, ist auch immer Mahagoni. Gibt sich grad so viel, bin keine Kopie. Hoch ist mein Boni, bin süß so wie Schoki. Augen so rot wie von meiner Omi. Aber don't worry, ich bin ein Profi. Neben mir ein Homie und es riecht nach OG. Augen machen bling bling, mit mir Movie. Die machen dies mit uns, Obi-Wan Kenobi. Werden über 100 Jahre, jeden Tag mit Knobi. Besiegt die Dämonen in mir, in dir mich einfach roben. Laufe durch den Wald mit meiner Amazonin. Frauen an die Macht, lass uns nachts mit dem Mond sehen. Und nackt von einem und alle. In der Dschungel, in den Lungen, fühlen uns wie Mowgli. Es ist Stony, ist auch immer Mahagoni. Die Blüten blühen, ja, das Leben ist wie Honig. Um uns alles grün, der Himmel vor uns rose. In der Dschungel, in den Lungen, fühlen uns wie Mowgli. Es ist Stony, ist auch immer Mahagoni. Um uns alles früh, der Himmel vor uns rose. Einen wunderschönen guten Abend, ihr süßen Mann. Gib mir die Winkelkatze, gib mir die Winkelkatze. Schluss mit dem Wahnsinn, ich hab mich entschlossen. Mit meinem Schachbrett aus, nur meine Taktik im Waffen. Meine Absicht ist wie dein ganzes Land, Big. Alles kriegt nur einen Anstrich, sag nicht, du kannst nicht. Yeah, ich dreh mit Würde meinem Plan. Yeah, wir sind das Grün in dieser Stadt. Yeah, der Frühling ist erwacht. Spürst du diese Kraft? Oh, die gehen jetzt auf die Barrikade. Brüllen keine Hasstiraden. Wir zünden die Raketen, das ist illegal. In der Tat, trotz uns fliff ich krass. Bin ich normal und alle. Wir haben was geraucht, alle Alten rasten aus. Mama sagt, sie hat Vertrauen, solange sie sieht, ich bin wohl auf. Ich bin wohl auf und das nicht nur ich den Tobi zu drehen, sondern mir es auch gut geht. Ich bin dann blind. Yeah, yeah. Hey. Einmal ein bisschen fliegen, keine Eile, mach low. Yeah, yeah. Denn wir sind jetzt hier und es kommt nie mehr. Im Moment sind wir und ich blick zu dir. Der Alltag hält uns fest, der Job und der Stress. Aber weißt du was? Komm, wir scheißen drauf. Yeah, Autostrada, Richtung Weite, Richtung Richter und wir steigen auf. Yeah, ich bin nada, einfach dich und diese Lichter und wir bleiben da. Auf dem Teller Panachos, nie wieder trage ich einen Sack und nie wieder sag ich um Mann zum Leben, sag ich jetzt hallo, nie wieder schieb ich. Und wenn ich mich mal was ich trau, dann sag ich zu Müllus Marus, raus aus dem Alltag, ich nehm mal frei, ja, wir Storys erzählen im Mond, Alter, mein Raumschiff ist startklar, wir fliegen gemeinsam, was sagen die anderen? Komm, wir scheißen drauf. Richtung Lichter und wir steigen aus. Yeah, ich bin nah da. Einfach dich und diese Lichter und wir bleiben da. Am besten, wir drehen uns im Kreis dabei. Alles rundherum vergessen. Jetzt fangen wir an zu lächeln. Denn das, was zählt, ist unser Lächeln. Aachen, komm, wir scheißen drauf. Yeah, Autostrada, Richtung Weite, Richtung Lichter und wir steigen aus. Yeah, ich bin nada, alles gut und diese Lichter und wir bleiben da. Und bei 1 Live. Hallo 1 Live, was geht beim Sektor? Oh Mann, ist das schön. So, habt ihr Bock mit uns Richtung Blaue Lagune zu fahren? Gestern noch mit grauer Kapuze, heute Sonnenstrahlen wie eine lauwarme Dusche. Tropische Früchte, traumhafte Bude, mein Girl bis zur Hüfte in der Blauen Lagune. Nehmen uns eine Pause von Trubel, barfuß am Strandrand, brauch keine Schuhe. Kopf unter Wasser, ich tauche in die Ruhe. In die blaue Lagune, das wird unser Sommer, Sommer, Sommer, Sommer. Egal wohin, aber wir fahren zu zweit auf nem Roller, Roller, Roller, Roller. Ohne Navi, ohne Plan, brauchen keinen Dollar, Dollar, Dollar, Dollar. Nur den Wind in unseren Haaren, das wird unser Sommer, Sommer, Sommer, Sommer. Wenn morgens vom Wellen an der Küste geweckt, bleib liegen, Babe, heute gibt es Frühstück im Bett. Auf nem Silbertablett, Früchte und Sekt, yeah. Ist perfekt, Wasser frisch in die Kies und so Glas, da sitzt an der Bar mit dem Kader. Nie wieder Drama. Liegen unter Palmen, unsere Drinks sind eisgekühlt. Liebe überall, Baby, ich hab da so ein Gefühl. Das wird unser Sommer, Sommer, Sommer, Sommer. Egal wohin, aber wir fahren zu zweit auf dem Roller. Beide ein Flugbuch, bunte Vögel, Strand und Rooftop-Views. Das Wasser leuchtet in der Blue Lagoon. Das wird unser Sommer, Sommer, Sommer, Sommer. Egal wohin, aber wir fahren zu weit auf dem Roller. Sommer, Sommer, Sommer. dieser Sommer, Aachen? Da fängt er schon mal gut an. Da war der Junge einfach mal 2 Monate in Thailand, hat den Winter geskippt, du scheiß Cheetah Green. Aber darf man sich auch mal gönnen nach 35 Jahren, oder? War sonst immer hier in der Kälte. Und jetzt ist die Sonne da, ich komme zurück und die Sonne ist da. Danke für den Willkommensgruß. Oder habe ich sie mitgenommen? Ich weiß es nicht. So, oh, alles Liebe zum Geburtstag, du süße Maus. Wie heißt du denn? Saskia. Saskia. Alles Liebe, viel Glück. Alles Liebe, viel Glück. Alles Liebe, liebe Saskia. Alles Liebe, viel Glück. Und Applaus. Ja. Yeah. Meine Fresse, habe ich mir das Schienbein gerade angestoßen in dieser Monitorbox. Das war, Schienbein ist immer eine ganz schöne Geschichte, muss ich euch sagen. Tja, das wäre gut, wenn ich jetzt ein Thai-Boxer wäre, die können Laternen damit austreten. Wartet kurz. Jetzt habe ich einen richtig schönen Track, der heißt Aurora. Kennt den wer? Er beamt mich in so eine wunderschöne Traumwelt. Gerne die Arme nach oben. Und welch wunderschöner Name. Blut heiß wie die Arktis. Deine Augen reflektieren das Polarlicht. Dein Blick ist so magisch. Dass du das nicht weißt, macht dich sympathisch. Kann nicht glauben, dass es wahr ist. Das zwischen uns ist echt und kein Paarship. Küss mich und umarm mich. Wir machen Liebe, bis der Lattenrost nachgibt. Auf einem Verdeck fahren wir auf Capri. Und dein Engel spielt auf einer Stradivari. Sterne liegen auf dem Meer, sie lächeln den Mond an. Sand in den Haaren und die Haut ist noch warm, salziges Aroma. Wir Vögel fangen an zu singen und der Himmel färbt sich rosa. Du und ich. Flattern durch meinen Körper. Unsere Liebe, die ist unzerstörbar. Taffe Berge, Meteora. Vor Wunsch in die Klöster, schöne Flora. Die Natur wie auf dem Paradies. Am Horizont ein Farbenspiel. Wir lieben uns in einem Waldgebiet. Die Kronen der Bäume, unser Baldachin. Auf einem Verdeck fahren wir auf Capri. Und dein Engel spielt auf einer Stradivari. Sterne liegen auf dem Meer. Sie lächeln den Mond an, Sand in den Haaren und die Haut ist noch warm, salziges Aroma. Die Vögel fangen an zu singen und der Himmel färbt sich rosa. Du und ich, Aurora. Das ist ein geiler Beat. Wer kannte den Track Aurora? Yeah, da habt ihr ein bisschen Hausaufgaben nachzuholen. Dieser Track ist auf meiner EP namens Tropical Green. Und leider habe ich Tropical wirklich mit D geschrieben, weil ich nicht in der Lage bin, es mit T auszusprechen. Tropical. Tropical, ihr Süßen. Und jetzt habe ich einen ganz besonderen Track dabei, namens Farben. Arme nach oben, ihr Süßen. Seid ihr farbenprächtige, wunderschöne Wesen. Das ist für euch. Ganz fest und kritzt es auf Papier. Warum sind die so zu mir? Du schickst zu und dein Spiegelbild macht clear. Fühlst dich wie ein blinder Passagier. Du bist Ballett, du willst dir weg. Nichts hält dich mehr hier. Du fühlst dich schlecht, liegst im Bett. Alleine nur mit dir. Schau in dein Spiegelbild. Und liebe dich, wenn du Liebe willst. Du strahlst aus, wie dein Feeling ist. Man spürt die Wärme, wenn man zufrieden ist. Ich wollte dir nur sagen, dass es egal ist, was die anderen labern. Du bist so magisch mit all deinen Farben, mit all deinen Narben. Bist du richtig wie du? Ja, und ich mag dich, schön, dass du da bist. Und deine Art ist mir so sympathisch. All deine Farben, all deine Narben, bist du richtig wie von Angesicht zu Angesicht. Gesicht, ist sofort ein Spiegelbild. Was du siehst, das passt du nicht, dein Spiegelbild nur Liebe will. Du bist wunderschön, kannst du das erkennen, das bist du, du bist so ein schöner Mensch. Egal was passiert ist, egal was du getan hast, ob gerätst oder zu viel Drugs in deinen Adern, du bist Teil dieser Welt, lieb dich und verzeih dir mal selbst. Schau in dein Spiegelbild und liebe dich, wenn du Liebe willst. Du schreist aus, wie dein Feeling ist, und spürt die Wärme, wenn man zufrieden ist. Ich wollte dir nur sagen, dass es egal ist, was die anderen labern. Du bist so magisch mit all deinen Farben, mit all deinen Namen. Bist du richtig, wie du bist? Ja, und ich mag dich. Schön, dass du da bist. Und deine Art ist mir so sympathisch. Mit all deinen Farben, mit all deinen Namen. Bist du richtig, wie du bist? Diese Botschaft ist so wichtig, ihr Süßen. Oh Mann. Selbstliebe hat nichts mit Arroganz zu tun. Außer du stellst dich über andere Menschen. Du sollst dich ja selber akzeptieren und lieben. Aber stell dich nie über einen anderen Menschen. Ist genauso wertvoll wie du. Und schon hat das nichts mehr mit Arroganz zu tun. Sondern mit Selbstbewusstsein und Wertschätzung. So, ich hab da noch ein... Oh, hier riecht es so gut. Was für Duftkerzen habt ihr hier eigentlich aufgestellt? Riechst du das auch, Chris? Das riecht nach Kokosnuss. Nein, noch nicht. Aber ich hab da noch einen Track namens Bang Bang. Boah, Bibi, der Beat Bang. Arme nach oben, ihr Süßen. Es war kein Zufall, dich auf der Party zu treffen. Du standest plötzlich vor mir mit deinem strahlenden Lächeln. Sofort war ich gefesselt, deine Arme geklettet und dein Hals eine Kette, dein Kleid die Farbe Lavendel. Nur ein Blick reichte aus, ich konnte gar nicht mehr denken. Unsere Blicke trafen sich und war mein Abend gerettet. Du bist wahrlich ein Engel und das nahm gar kein Ende. Wir nahmen die Welle, unsere Augen sprachen Bände. Etwas tief in mir lenkte mich zu dir. Das Gefühl, dass am Ende alles gut geht. Ich mochte dich direkt, denn unsere Gespräche wollten nicht mehr enden. Es machte Bang Bang, es machte Bang Bang. Der Schuss hat gesessen mitten ins Herz. Es machte Bang Bang, es machte Bang Bang. Die Liebe traf unseren innersten Kern. Es machte Bang Bang, es machte Bang Bang. Es machte Bang Bang mitten ins Herz. Es machte Bang Bang, es machte Bang Bang. Der Schuss hat gesessen mitten ins Herz. Der Gott der Liebe war zufrieden mit Pfeil und Bogen auf Wolke 7. Die Sonne schien und der Gott der Liebe zielte, schoss und siegte. Wie oft erlebt man schon Liebe auf den ersten Blick, wenn diese Person plötzlich tief in deinem Herzen sitzt. War gar nicht auf der Suche, danach ist die Blume, dann sah mir die Dusche betrat. Wir liefen zum Hotel und gingen auf Zimmer nach oben, haben geredet und gelacht, waren ein bisschen ungezogen, ist ein Kissen umgeflogen, waren 3 Tage wach, keine Müdigkeit empfunden, die Zeit war verblasst. Wir sind beide nicht von hier. In ein anderes Land zu ziehen, wäre dann bei dir. Genießen die Sekunden bis zum Tag der Abreise. Tag für Tag sagten wir, lass uns noch eine Nacht bleiben. Bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang. Aachen, sing mit mir. Es machte Bang Bang, es machte Bang Bang, es machte Bang Bang mitten ins Herz. Es machte Bang Bang, es machte Bang Bang, der Schuss hat gesessen mitten ins Herz. Der Gott der Liebe war zufrieden mit Pfeil und Bogen auf Wolke 7. Die Sonne schien und der Gott der Liebe zielte, schoss und siegte. alles, was ich diesem Track sag, ist genauso geschehen, ihr Lieben. 2015 in Köln. Meine Güte. Das war so schön. 3 Tage ist er wach geblieben. Ohne Substanzen. Nur Liebe. Es hat gereicht. Oder verliebt sein. Oh Mann. Jetzt hat er noch einen wunderschönen Track, aber dafür braucht er Lichter mehr. Können wir die Handys einmal einschalten? Also die Lichter. Mach den Akku für mich leer. Wir brauchen die Scheiße nicht mehr. Nervt uns eh alle viel zu sehr. Scheiße, ich wollte gar nicht rhymen. Was ist denn jetzt los? So, wo sind die Lichter? Alle. Feuerzeug geht auch, aber es brennt irgendwie. Also, es tut irgendwann weh. Was? Es brennt im Auge. So, ich habe einen Track. Ach, ich liebe dieses Lied. 2020 schrieb ich das. Verweint im Bett, als ich in Wien lebte. Ja, 22 Uhr. Boah. Ich habe diesen Gitarrenbeat gefunden und dann kam Erinnerung hoch. Haben wir nicht alle eine Person, an die wir ab und an noch denken? Oh. Aachen, seid ihr ready? Wollen wir den Track gemeinsam singen, so laut ihr könnt? Alright, helft mir. Ich habe ja keine Background-Sänger oder Backup-Rapper. Aber ich habe eine Wahllunge. Alle zusammen. Noch an dich denken. Ich dachte, das zwischen uns wird niemals enden. Jetzt bist du weg, du bist nicht mehr in meinem Leben. Du warst perfekt und du bist wieder vergeben. Wir passen gut zusammen, doch ich wär nicht für dich da. Wir passen gut zusammen, doch ich wär nicht für dich da. Oh Baby, was ist bloß passiert? Oh Baby, tut mir leid. Ich wollte dich doch nie verlieren. Mit der Zeit war einfach zu oft heim. Verlor mich in mein Fleiß. Meine Karriere hatte Vorrang. Dabei warst du doch mein Heim. Jetzt bist du weg und nun bin ich wohl allein. Lieg im Bett und du bist in mein Geist. Ich vermisse dich, alles was dich ausmacht. Du fehlst mir so, dann begreif ich erst das Ausmachen. Ich vermisse deine Sommersprossen, ich kam zu spät. Da gibt es nichts zum Photoshoppen, Jahre vergehen. Dich juckt dir noch nie Sonntag shoppen, ich warte steht. Dort unten als wir sind da am See. Jedes Muttermal auf deine Haut kenn ich mir nach. Jeden Kuss von dir vergesse ich niemals mehr. Hände, die so zart sind, hinterlassen Spuren von Menschen. Schlagen ineinander Wurzeln. Ich liebe deine langen Beine, liebe deinen kleinen Busen, liebe deine Art und Weise, lieb es, wenn du einfach du bist. Deine Haare, deine Zähne, deine Augen, deine Wimpern, deine Hände, deine Füße, deine Hände und dein Hinter. Mein Herz wird immer insgeheim leise nach dir schreien. Ausmacht. Oh, ist das schön, ihr Süß. Lass uns doch mal gemeinsam die Bridge singen. Seid ihr ready? Sektor auch? Hände hoch. Und? Mein Herz wird. Ich bin wieder warm, Chris. Diese Song kann beginnen. Ihr Süßen, zocken ein paar Leute hier ab und zu mal Computerspiele oder PS5. Okay, was ist das geilste Spiel, das es gibt? Was meint ihr? GTA? Nein? Pokémon? Was? Nein! Das geilste Spiel findet genau jetzt statt. Hier. Das nennt sich Leben, ihr süßen Mäuse. Leben. Und was ich immer interessant finde, bei so Rollenspielen, ne? Ich rede nicht von irgendwie Schlafzimmern, sondern richtige Rollenspiele im Game. Wenn du dir so einen Superhelden oder eine Superheldin aussuchen musst am Anfang des Spiels und dann durch diese Welt schreitest, dann kämpfst du gegen Monster oder hast irgendwelche Prüfungen zu absolvieren. Du wirst zum Helden. Und Step by Step wird dieser Held immer stärker. Du levelst ihn ab. Jeden Tag. Und ich frage mich manchmal, warum sehen wir das Leben nicht auch so? Dieses Spiel, in dem du dich jetzt gerade befindest. Gut, du hast dir vielleicht diesen Körper nicht ausgesucht. Wir wissen es nicht genau. Jetzt auf jeden Fall nicht. Ich sage immer so, dieses Kartenset, was du mitbekommen hast, diesen Körper, diesen Wunder, dieses Wunderwerk von Natur, das ist so unglaublich und fähig. Guck mal, wir waren im Mittelalter, wir waren in der Steinzeit. Oh, ich habe Feuer gemacht. Und jetzt fliegen wir auf einmal über andere Kontinente hinüber, sprechen in so ein komisches Ding rein und können mit jemandem telefonieren von auf der anderen Seite der Welt. Und dann wundern sich die Leute, hä? Ihr glaubt nicht an Wunder, wie Materia sagt. Doch, sie sind überall. Allein schon durch die Straßen zu laufen und allein so ein Schmetterling, finde ich unglaublich. Und ich habe mir hier diese Musikkarriere aufgebaut aus folgendem Grund. Nicht wegen meinem Ego oder sonst irgendwas, weil ich, wow, ich will reich sein und Statussymbole haben. Nein, ich wollte eigentlich Archäologe werden oder Meeresbiologe. Es hat mich genauso glücklich gemacht. Aber dann habe ich mir gedacht, nee, ich lebe in einer Traumwelt. Wir leben in einer Traumwelt. Wir müssen aufwachen. Und ich möchte ein lebender Beweis dafür sein, dass es möglich ist, auch Dinge zu erreichen, die andere für unmöglich halten oder irgendwelche Statistiken. Wie viele Menschen schaffen es schon, Musiker zu werden? Ich habe das mit 18 Jahren habe ich angefangen, Musik zu machen. Mit 18, viel zu spät. Weder irgendwie einen Hintergrund hatte ich, weder irgendwelche Connections. Ich war irgendwie so ein Broker-Junge aus Mannheim, ja, der ohne Vater nur mit Mama und zwei Geschwistern groß geworden ist. Aber ich habe einen Glaube an mich selbst und an eine Welt, einen kindlichen Glaube. Vielleicht bin ich auch hängen geblieben, mir egal. Es hat mich hierher geführt, dieser Traumwelt zu leben, diesen Realismus einzureißen. Was ist schon real? Guck mal, wo wir sind. Irgendwo mitten in der Leere, auf einem kleinen Planeten, der so schön ist. Und wir glauben nicht am Wunder, wie Materia sagt. Das ist schon surreal, oder? Bleib mal realistisch, haben sie gesagt. Was, Musiker werden? Das schaffen nur 0,01% der Leute, die sich auf diesem Weg machen. Und ich sage, okay, Challenge angenommen. Ihr sagt, dafür braucht man Glück. Ich binde mir mein Glück selbst an den Arm. Weil ich wie so ein kleiner Hosenscheißer, so ein Peter Pan bin. Ich glaube. Und ich wünsche mir so sehr, dass ihr auch an euch glaubt. Und es heißt jetzt nicht, dass ihr irgendwie, oh, ich werde ein Musiker. Nein. Ihr habt andere Ziele und Träume vielleicht. Und euer Bauch, das ist euer Kompass. Denkt an eure Kindheit. An was hattet ihr Interesse? Wir verlieren das irgendwann. Diese kindliche Neugier verlieren wir, wenn wir älter werden. In der Jugend werden sie zerstört. Durch die Schule, durch Freunde, durch einen falschen Einfluss, vielleicht auch schon durch die Eltern. Ich habe eine liebende Mama gehabt, die einfach nur einen Satz gesagt hat. Ich vertraue dir. Das war der Endgegner. Also für alle Eltern da draußen, sag einfach deinem Sohn. Also wenn dein Sohn oder deine Tochter, wenn du sagst, ich vertraue dir, mein Kind. Und dieses Kind wird dieses Vertrauen nicht brechen wollen. Wenn du zum Kontrollfreak wirst und deinem Kind Misstrauen entgegenwirfst, ja, dann bückst du es aus und denkst, warum vertraust du mir nicht? Ja, dann steige ich aus dem Fenster. Aber diese magischen Worte, ich vertraue dir, mein Kind. Das war magisch. Und dafür danke ich meiner Mama sehr. Weil das hat mir Flügel gegeben, um an meine Träume zu glauben. Und deswegen mache ich Musik, weil das meine Botschaft ist. Natürlich mache ich auch Tracks, die manchmal albern sind, wie Iceman. Oder Stone durch den Wald, die man einfach manchmal nicht so ernst nehmen darf. Aber das sollte Musik halt auch manchmal sein, ne? Aus dem Korsett ausbrechen und Grenzen durchbrechen und mal rumalbern dürfen. Aber daneben habe ich auch noch wunderschöne Tracks namens Wunderschönes Wesen. Und wenn mich jemand fragt, was mein wertvollster Track, dann Wunderschönes Wesen. Ist nicht mein bester Track, so. Doch, ich liebe ihn, aber er ist der wertvollste. Und das ist meine Botschaft. Ich möchte, dass ihr an euch glaubt und dass ihr anfangt, euch zu lieben. Stellt euch vor den Spiegel, akzeptiert es, wie du auf die Welt gekommen bist, mit der Nase, mit den Ohren. Es hat schon seine Richtigkeit. Du hast irgendwelche Superheldenkräfte, vielleicht andere als der andere. Aber man sieht immer so, Instagram, alle sind so perfekt. Oh Mann, diese perfekt aussehenden Menschen, die so ein symmetrisches, schönes Gesicht haben. Oh, manchmal, das vergiftet so sehr den Charakter oftmals. Weißt du, was wirklich schön macht? Lächeln und glücklich sein und kindliche Freude, das macht wirklich schön. Und deswegen geht heute Abend nach Hause und wenn ihr auch morgen aufsteht, stellt euch vor den Spiegel. Und auch wenn es schwerfällt, es wird vielleicht nicht von jetzt auf nachher gehen, aber fangt an, euch zu lieben und euch zu akzeptieren. Und das ist ein Weg, ihr Süßen, ich weiß. Es ist ein Weg, es ist ein Prozess. Das geht nicht von jetzt auf nachher. Ich musste viele Jahre über meine Schatten springen, um dahin zu kommen. Ich habe eins gelernt. Stellt euch euren Ängsten. Nur so könnt ihr wachsen. Aber das ist ja das Schwierige an diesem Spiel. Aber du musst dich deinen Ängsten. Ich wäre niemals auf die Bühne gegangen, von meinem Naturell her. Ich bin einfach kein Mensch, der gerne in der Öffentlichkeit steht und im Mittelpunkt steht. Will ich nicht. Als ich mich gefragt habe, willst du auf die Bühne? Ich habe fast kotzen müssen. So, nee, Mann, das ist so unnatürlich. Bin ich schüchtern. Aber sowas triggert mich auch, wenn ich vor etwas Angst habe. Wenn ich Angst habe vor Achterbahn fahren, dann fahre ich Achterbahn. Weil das bringt mich weiter, immer über den Schatten zu springen. Fangt damit an, euch euren Ängsten zu stellen, ihr Süßen. Und dann fangt an mit Sport, aber nicht wegen der Figur. Nicht um anderen Leuten zu gefallen. Macht Sport für den Geist. Wenn euer Körper stark wird, wird euer Geist stark. Und das verbindet euch mit eurem Urkörper. Wir sind Jäger und Sammler. 500.000 Jahre sind wir durch die Savanne gerannt und auf einmal sitzen wir nur noch und fressen irgendwie Pommes und denken uns, wow, warum ist denn der Körper... Man darf ja Pommes essen. Ich hab nichts gegen Pommes. Pommes sind schön. Aber 7 Tage in der Woche nur Scheiße fressen. Du tankst dein Auto ja auch nicht mit Scheiße die ganze Zeit. Die Balance ist süß. Aber ich drifte ab. Ich könnte schon wieder einen Podcast halten, aber ist mir egal. In diesem Sinne habe ich einen schönen Track namens Wunderschönes Wesen, den würde ich jetzt gerne für euch singen. Aachen, singt ihr mit mir? Okay. Hände nach oben. Und alle. Du sitzt an einem Tisch, die Blicke, die sind Gift. Malst Geister an die Wand, keine Hilfe ist in sich. Du fragst dich ständig, was stimmt bloß nicht mit mir? Sie hacken auf mir rum oder sind dich interessiert? Du fragst dich dauernd, was hast du ihnen getan? Du hast das Gefühl, dich hasst die ganze Stadt. Du weißt nicht, woran das liegen kann. Fühlst dich bedeutungslos, als wärst du aus dem Niemandsland. Schaust man dir herab, siehst die Raupen immer satt. Jeder Traum ist sehr geplatzt, irgendwann haust du von dir ab. Keine Selbstliebe, in der drin der dritte Weltkrieg. Wieso sollten dich andere lieben, wenn du dich nicht selbst liebst? Viel zu lange schon im Innern dieser Niederschlag. Er droht dich zu ertränken und das Schlimme, keine Hilfe. Du hast da wen vergessen, jemand ganz Bestimmtes, der Retter deines Lebens. Schau mal in den Spiegel. Du hast da was vergessen, du wunderschönes Wesen. Von einem Wunder ist die Rede. Deine Kraft ist unermesslich für ein wunderschönes Leben. Denn du musst 100% geben. Du hast da was vergessen, du wunderschönes Wesen. Von einem Wunder ist die Rede. Deine Kraft ist unermesslich für ein wunderschönes Leben. Sei stark, lass die anderen reden. Schick sie gedanklich auf einen anderen Planeten. Zwing dich zu einem Lächeln, denk an etwas Schönes. Und es wird ehrlich, sowas kann man nicht verhöhnen. Fang an dich zu lieben, änder was dich stört. Und fühlst du dich zu dick, dann fang an mit Sport. Akzeptiere das, was du nicht ändern kannst. Es gehört zu dir, es macht dich einmalig. Lass es los, die Verbitterung muss weichen. Ende der Mainzel statt Gewitter, lass es scheinen. Ehrlich, das Lächeln kann Wunder bewirken. Zum Beispiel vor dem Spiegel. Fühlt sie lange schon im Innern dieser Niederschlag. Er droht dich zu ertränken und das Schlimme, keine Hilfe naht. Du hast da wen vergessen, jemand ganz Bestimmtes, der Retter deines Lebens. Schau mal in den Spiegel. Du hast da was vergessen, du wunderschönes Wesen. Von einem Wunder ist die Rede. Ein wunderschönes Leben. Denn du musst 100% geben. Du hast da was vergessen, du wunderschönes Wesen. Von einem Wunder ist die Rede. Deine Kraft ist unermesslich für ein wunderschönes Leben. Denn du musst 100% geben. Ah, oh, ist das schön. Das macht doch so Spaß am Leben, oder? Ah, oh, sicher. Irgendwelchen Prüfungen zu stellen, daran zu wachsen und so schön. Und deswegen habe ich einen Track namens Surrealität geschrieben. Ich liebe ihn. Lass uns in eine träume, verträumte Welt fliegen. Da ist der Schmerz nicht ganz so hart. Arme nach oben, ihr Süßen. Das ist alles nur ein Traum. Das Leben, das ist Leben. Wir schweben durch den Raum in der Surrealität. Jedes Brain einmal kleben. Fokus auf mein Ziel und es wird geschehen. Ich sitz auf einen Felsversprung, um mich fliegen Wolken rum. Und die Surrealität rückt in den Vordergrund. Glück ist nicht vorbestimmt, das ist kein Würfelspiel. Hab zu meinen Glauben gefunden, als ich ins Grüne lief. Man sagte mir, man bleibt mal realistisch. Doch nichts ist mehr real in dieser Welt, weil man ein Kind ist. Doch wenn nichts mehr real ist, fangen Träume an zu leben. Seine Träume leben, meint so auch, und das bedeutet Leben. Ich brenne voller Leidenschaft, liebe meine Arbeit. Bring die beste Live-Show und fliege in den Saal rein. 100.000 Menschen, die singen. Bei aller Schönheit denke ich mir nur, das ist alles nur ein Traum. Das Leben, das ich lebe. Wir schweben durch den Raum in der Surrealität. Jedes Brain ein Magnet. Fokus auf mein Ziel und es wird geschehen. Das ist alles nur ein Traum. Das Leben, das du lebst. Wir schweben durch den Raum in der Surrealität. Spiel das Game, du weißt, wie es geht. Ich glaub normal an Dreams, bin ein Außenseiter-Freak. Mein ganzes Leben hab ich aufgebaut mit Fantasie. Bin in Hausarbeit vertieft, höre laut dabei am Beat. Schraube währenddessen an dem Sound, den ihr so liebt. Ich laufe durch den Wald, bis hoch auf die Alm. Der Dunst im Sonnenboden erqualm. Ich schick meine Wünsche hinaus in das All. Ich lieb das Leben, bin so krass verknallt. Ich bin süchtig, glücklich zu sein. Ich sehe in meinem Geist mein künftiges Heim. Tief in den Wäldern mit Tümpel und Teich. Gesunde Kinder und meine Frau. Das ist alles nur ein Traum. Das Leben, das ich lebe. Ich schwebe durch den Raum in der Surrealität. Jedes Brain ein Magnet. Fokus auf mein Ziel und es wird geschehen. Das ist alles nur ein Traum, das Leben, das du lebst. Wir schweben durch den Raum in der Surrealität. Spiel das Game, du weißt, wie es geht. Du bist Energie und formst die Surrealität. Ist alles nur ein Traum, ha ha, ha oh. Alles nur ein Traum, ha ha, ha oh. Ist euch auch so warm, ihr Süßen? So, die beste Klimaanlage der Welt ist einfach nackig machen. Ja, ich bin ein Nudist, verzeiht mir. Nein, es ist, oh, das tut schon viel. Boah, das tut gut. Ein Schluck, was trinke ich da? Was meint ihr? Ich trinke keinen Alkohol, ihr Süßen. Das ist Grüntee. Grüntee, grüne Energie. Kaffee macht mich hippelig. Das kickt total schnell rein und dann flacht es auch direkt wieder ab und ich werde so schnell abhängig von Kaffee. Deswegen trinke ich einfach Grüntee. Das lässt sich so 4 Stunden fliegen auf Wolken. So ganz seicht steigt die Energie. So, in diesem Sinne, was meint ihr? Haben wir Bock auf Rollercoaster? Oh. Aber nach oben, lass uns ein bisschen Tanz machen. Ist alles unbeschwert, du hast meine Welt bunt gefärbt. Ich liebe dich in die Sekunde mehr. Vom Wege, das Leben ist kein Wunschkonzert. Mit dir ist alles unbeschwert, du hast meine Welt bunt gefärbt. Ich liebe dich in die Sekunde mehr. Vom Wege, es gibt keine Wunder mehr. Ohne Navi einfach losfahren, 3 Tage Fahrt und wir sind in Barcelona. Vielleicht eine Woche oder gleich ein ganzer Monat. Halten alles fest mit einer analogen Coda. Weiße Seele, Wasser glitzert, geiles Leben, warme Lichter, schöne Bilder, ohne Filter, dieses Mädchen, unverzichtbar. Und Baby, ich bin schockverliebt, mit dir hab ich gewonnen in der Lotterie. Sammel Memories für die Nostalgie, Rollercoaster. Mit dir ist alles unbeschwert, du hast meine Welt bunt gefärbt. Ich liebe dich jede Sekunde mehr, vom Weg das Leben ist kein Wunschkonzert. Alles unbeschwert, du hast liebe dich jede Sekunde mehr. Von wegen, das Leben ist kein Wunder mehr. Mit meiner süßen Madame fahren entspannt die Küste entlang. Ich berühre sie sanft und küss ihre Hand. Ich führe sie zum Strand für einen Tanz. Oh yeah! Und es kribbelt im Bauch, fallen übereinander her. Wir sind wie im Rausch. Den Nachbarn sagen, wieder zu laut. Finden wir's laut. Baby, ich bin schockverliebt. Und ihr habt mich gewonnen in der Lotterie. Sammle Memories für die Nostalgie. Rollercoaster? Mit dir ist alles unbeschwert. Du hast meine Welt bunt gefärbt. Ich liebe dich jede Sekunde mehr. Von wegen, das Leben ist kein Wunschkonzert. Mit dir ist alles unbeschwert. Du hast meine Welt bunt gefärbt. Ich liebe dich jede Sekunde mehr. Von wegen, das Leben ist kein Wunschkonzert. Könnte danach wohl kommen, das meint ihr? Wunderschön. Vielen Dank. Hat jemand Bock auf Panama? Nochmal. Hat jemand Bock auf Panama? Ja, wir gehen auf. Chris, was meinst du? Wollen wir denn spielen? Aber warte mal. Ich sing den erst an. Seit ich dich sah, ist nichts mehr wie es war. Du bist Kunst, mein Mandala. Bin verliebt, maximal. Noch mehr geht nicht. Seit ich dich sah, ist nichts mehr wie es war. Du bist Kunst, mein Mandala. Bin verliebt, maximal. Noch mehr geht nicht. Lass uns tanzen, Arme nach oben. Verträumter Beat, man. Und alle, seit ich dich sah, ist nichts mehr wie es war. Du bist kurz mein Mandala. Bin verliebt und maximal, und noch mehr geht nicht. Und ich denke, uns verständig, für dich brenne ich, selbstverständlich. Ja, die Welt ist mit dir unendlich. Ja, ich kenn dich in- und auswendig. Du bist Heimat und ich weiß da. Nicht die heilige Handgranate, sondern die heilige, oder? Das könnte auch eine heilige Handgranate sein. Kann man das anzünden? Ist das eine Zündschnur, Chris? Müssen wir Nein, komm, wir trinken. Ja, wir sind die Bombe! Da kommt gar nichts raus. Okay, der Vorführeffekt funktioniert nicht ganz so. Warte mal. Der Strohhalm ist zu klein. Oh mein Gott, der Stängel ist zu klein. Ich stell mal vor, ich nuckel gerade irgendwo anders dran. Ah, scheiße, komm. Das war sehr lecker. Das ist sehr basisch. Kokoswasser. Ich habe 2 Monate jeden Tag Kokosnuss getrunken. Also Kokoswasser in Thailand. Ich brauche irgendwas Neues. Das hat nicht ganz so funktioniert. Chris, was meinst du? Willst du mal probieren? Da passiert nichts. Du musst richtig dran lutschen. Eigentlich musst du mit der Kokosnuss knutschen. Komm, lass mich nochmal knutschen. Guck mal. Kostbares Wasser. Wollt ihr ein bisschen... Oh, nee, das ist süß. Das seid ihr ganz verklebt danach, wenn ich euch hier voll spritze. Okay, Süßen. Dann Kokosnut. Oh, diese Flöte. Dieser Track ist in Thailand entstanden. Aber ich habe irgend so eine Palme, Palmplantage aufgenommen. Kann man sich im Netz reinziehen. Arme nach oben. Das Leben, das ist gleich auf eine Kokosnut. Dance mit meiner Gang in der Vollmondnacht. An den Girls aus dem Modeblatt. Ich mit meiner Fuji-Cam gerne Fotos mach. Meine Kokonat und ich sitzen so entspannt am Riff. Und wir sind der Meinung, du bist vollkommen wie du bist. Auf ein wunderschönes Leben, auf eine hoffnungsvolle Sicht. In der Dunkelheit sehen wir am Horizont. Und wenn du etwas ändern willst, sei nicht fremdbestimmt. Du wirst stärker durch den Sturm, der dich zum Kentern bringt. Die größte Gabe ist immer noch die Hingabe. Bin in Stimmung und schwinge wie eine Stimmgabel. Sie sagen, ich bin glücklich, weil mein Konto gut gefüllt ist. Bullshit, ich hab da was gefunden, das erfüllt mich. Das wünsche ich auch dir. Geh raus und probier dich aus und riskier. Man braucht dich hier. Das Leben, das ist gleich, schlüpf ne Kokona. Dance mit meiner Gang in der Vollmondnacht. Kein Interesse an den Girls auf dem Modeblatt. Ich mit meiner Fuji-Cam gerne Fotos mach. Leben, das ist geil, schlief ne Kokonat. Dance mit meiner Gang in der Vollmondnacht. Kein Interesse an den Girls, lass du Modeblatt. Ich mit meiner Fuji-Cam gerne Fotos mach. Wachs über deine Grenzen, lege heute für den Grundstock. Der Garten ist zu klein, es wird Zeit, dass du dich umtopfst. Wenn du alles verlierst, wirst du alles gewinnen. Denn der Raum, der dann entsteht, kannst du mit viel Schönen füllen. Ohne Flachs, ich brauch ein Golden Star, brauch nur meine Herzensmenschen und ne Kokonat. Und schon Sport gemacht, Hype von Leben ohne Trucks. Wir sind glücklich, wir brauchen keinen Logenplatz. Sie sagen, ich bin glücklich, weil mein Konto gut gefüllt ist. Bullshit, ich hab da was gefunden, das erfüllt mich. Das wünsch ich auch dir. Geh raus und probier dich aus und riskier. Man braucht dich hier. Das Leben, das ist geil, schliff ne Kokonat. Dance mit meiner Gang in der Vollmondnacht. Kein Interesse an den Girls aus dem Modeblatt. Ich mit meiner Fuji-Cam gerne Fotos mach. Das Leben, das ist geil, schliff ne Kokonat. Dance mit meiner Gang in der Vollmondnacht. Kein Interesse an den Girls aus dem Modeblatt. Ich mit meiner Fuji-Cam gerne Fotos mach. Sagt, das Leben ist geil, ihr Süßen. Glaubt ihr der Kokonat? Ich meine, wenn die das sagt, vielleicht bin ich auch und die redet nur zu mir. Habt ihr das gerade nicht gehört? Sicher. Doch, siehst du? Also entweder sind wir beide blemblem oder... So, ihr Süßen, ich hab da nämlich was vor. Ich bringe mein Album raus. Ups, jetzt ist es raus. Und das ist der erste Track davon. Wir werden ein bisschen Liebe in die Welt spreaden mit geiler Reggae. Hip-Hop-Musik, Afro-Pop. Ja, das wird schön. Ja, Sommer-Champ wird auch schön. Guck mal, ich habe hier so einen Spickzettel. Ah, also Mai gehe ich ja auf Tour, die ausverkauft ist. So eine Scheiße. Ich bin stinksauer. Nein, bin ich nicht. Ich bin wohlriechend süß. Ich habe aber noch 6 Sommerkonzerte. Und zwar einmal in Braunschweig, in Fulda, in Dornbirn, Freiburg, Würzburg, Dresden. Scheiße, nichts davon ist hier in der Nähe. Was machen wir jetzt? Egal, das sind 6 Sommerkonzerte, die sind noch nicht ausverkauft. Das wird der Shit. Ey, 2.000-3.000 Menschen einfach unter freiem Himmel auf ein Green-Konzert. Da lohnt es auch mal 3-4 Stunden hinzufahren. Ich werde auch nackt sein. Oh, dann wollt ihr nicht kommen. Ich verstehe. So, ihr süßen Mann. So, da habe ich noch einen Track. Normalerweise wird die Show auf meinen Konzerten jetzt erst losgehen. Ja. Ja, aber wir kommen schon fast zum Schluss. Das ist ja traurig. Scheiße. Aber wir feiern heute was. Ja, wir feiern heute was. Nämlich das Leben. Mit all seinen Höhen und Tiefen. Ja, es gibt auch Tiefen. Aber da fangen wir an zu scheinen. Und zu lernen. Achtung. Als ich klein war, sagte ich Mama. Mama, weißt du was? Ich glaube, alles ist machbar. Halt die Flamme groß. Und du willst frei sein, sagt der Nase weiß mit all seiner Weisheit. Ein leeres Blatt und ich selbst bin der Schreiber und bin selbst schuld, wenn mein Leben nicht das Gelbe vom Ei war. Denn mein Wort alles mitgegeben im Leben, was nötig ist, um alles zu meistern. Von Zweifeln löst es mich. Ach, seid ihr ready zum Springen? Bis zur Decke. Ich will eure Beine oben hängen sehen und go! Auf ein wunderschönes Leben, bin fest davon überzeugt, hab das so viel zu geben. Ich mach Musik, weil du dich darüber freust. Auf ein wunderschönes Leben, bin fest davon überzeugt, hab das so viel zu geben. Ich mach Musik, weil du dich darüber freust. Es hat eine Zeit gegeben, da hatte ich Selbstzweifel. Doch ich konnte sie zum Glück schnell aus meiner Welt schmeißen. Die bringen dich nicht weiter, du brauchst Selbstvertrauen. Hab Spaß am Leben, komm, geh dir die Welt anschauen. Ich schreib den Song mit der Farbe von Hoffnung. Ab ins kalte Wasser, komm, wage den Kopfsprung. Stetig schmunzeln, wunderschöne Welt. Aachen springt mit mir. Auf ein wunderschönes Leben. Bin fest davon überzeugt. Hab nur so viel zu geben. Ich mach Musik, weil du dich darüber freust. Auf ein wunderschönes Leben. Bin fest davon überzeugt. So viel zu geben. Ich mach Musik, weil du dich darüber freust. Wir gehen alle runter in die Hocke, runter in die Hocke. Weil manchmal zwingt uns das Leben in die Knie. Runter, runter, oh, der Blitzschlag, scheiße, wir liegen auf dem Boden. Aber was machen wir, wenn wir auf dem Boden liegen? Wir springen nach oben, ihr Süßen. Seid ihr ready? Und go! Auf ein wunderschönes Leben. Fest davon überzeugt, hab nur so viel zu geben. Ich mach Musik, weil du dich darüber freust. Auf ein wunderschönes Leben. Bin fest davon überzeugt, hab nur so viel zu geben. Ich mach Musik, weil du dich darüber freust. Das ist schön, Mann. Genau, ich habe auch ein bisschen Sport gemacht. Freudig, Chris, was meinst du? Es ist warm. Willst du dich nicht ausziehen? Zieh dich aus, komm. Zeig deine Mühe. Bitte? Wollen wir was zum Wedeln? Wedeln. Ein bisschen Wind? Oder? Lass uns mal was. Es ist ein guter Einfall. Es ist sehr warm. Ist euch auch kalt? Möchtet ihr euch jetzt vielleicht. Ich muss euch nackig kriegen. Ich bin so ein Scheiß. Nein, Quatsch, sorry. Nein, das machen wir jetzt nicht. Aber wir brauchen was zum Wedeln. Weil wir brüsten über einen Windstoß hier vorne. Ich krieg keine Luft. Ausziehen, aus irgendwas. Und wenn es die Socke ist. Und wenn es eine Mütze ist. Habt ihr irgendwas? Die Handtasche mit Steinen könnt ihr auch wedeln. Los geht's. Ich sehe nichts. Das Licht ist... Wedeln die Leute schon? Jungs, lass die Hose an. Wer soll das? Weil der nächste Track, Leute, der heißt Eismann. Und das ist ein motherfucking Drum-Bass-Track. Und da brauchen wir jetzt richtig viel Hitze. Weil sonst kommt der Eismann nicht. Weil warum soll er sonst kommen? Der muss sich auch abkühlen. Guck mal, hier, komm, wir wedeln mal alle. Zeigt. Ich montiere gleich die Lampe da oben ab. So, zeigt mal, vielleicht erreicht mich der Windstoß von euch hier vorne. Zeigt. Achtung, wedelt mal alle. Okay, es geht los, ihr Süßen. Seid ihr ready, nochmal richtig abzugehen? Aachen, seid ihr ready? Okay. Mit deinem Waffensagen kommt davon was angefahren. Ja, was haben wir da? Greenie geht auf Hasenjagd. Plötzlich riecht die ganze Straße nach Vanilla Sky. Ich erteile Hitze frei, es rennen so viele Chicks herbei. Sie sind nur draußen aus fetten, großen Lautsprecher. In dieser Track von einem absoluten Traumsänger. Drück auf die Oper, das Glück, das ich suche. Der Wagen kommt zu stehen, sie sind verrückt nach den Kugeln. Verrückt nach der Waffe mit Füllung. Bei dieser Hitze verschaffe ich der Kühlung. Hey Baby, ich versüß deinen Tag, weil ich will dein Türchen in den Schlüssel hab. Deine Mama ist es dran und ich schmunzel leicht. Sie bestellt eine große Waffel und zwei Kugeln Eis. Ich glaub nicht, dass sie weiß, was gleich. Seid ihr ready, Green Fog? 3, go! Ich bin ein Eismann, du weißt, was das heißt. Schatz, wir beide im Einklang, hab Süßes dabei, ja, girl. Du bist so heiß, hab ne große Waffel und zwei Kugeln aus Eis. Sie schlägt und sie schlägt und sie schlägt am Mama Eis. Und du checkst und du checkst und du checkst, was das heißt. Dieser Track, dieser Track, dieser Track ist jugendfrei. Und sie schlägt und sie schlägt, ihre Zunge ist so weit. Nur damit du weißt, der Sommer verschafft Klarheit. Eis essen heißt, der Storchter bekommt Arbeit. Schwing meine Liliane, spiel die erste Geige. Hiss du meine Fahne, wenn ich deine. Sie verbiegt sich für keine. Außer wir essen Eis, wow, hinterteil. Wie ich diesen Berg besteig. Sie mag Humor, wie kann man nur so geil sein. Nach dem Eis essen, erwidert sie mein High Five. Zeitgleich schenkt sie mir Wein, einsteig ein. Volle Freiheit, das hier muss geheim bleiben. Sonst würde sich ihr Ehemann direkt scheiden lassen. Dann schrieb ich du, denn ich wollte unbedingt. Meine Mama ist dran und ich schmunzel leicht. Sie bestellt auch ihre Tochter zwei Kugeln Eis. Ich glaub nicht, dass sie weiß, was gleich passiert, wenn ich auch ihre Tochter ein Eis sehe. Ich bin ein Eismann, du weißt, was das heißt. Schatz, wir beide im Einklang, hab Süßes dabei, ja, girl. Du bist so heiß, hab ne große Waffel und zwei Kugeln aus Eis. Und sie schlägt und sie schlägt und sie schlägt am Mama Eis. Und du checkst und du checkst und du checkst, was das heißt. Dieser Track, dieser Track, dieser Track ist jugendfrei. Und sie schlägt, ihre Zunge ist so weit. Ich bin dein Eismann und du weißt, was das jetzt heißt. Es nimmt im Einklang und wir beide essen. Es war meine Ehre, ihr Süßen. Es war mir eine Freude. Ein inneres Blumengießen. Kommt gut nach Hause, es war schon mir. Das war mein Warm-up für dieses Jahr. Ich freue mich auf die Festival-Saison, auf die Tour. Und ich wünsche euch einen wunderschönen Abend. Okay, da haben wir nicht gerechnet. Dürfen wir Zugabe spielen? Ich weiß es gar nicht. Dürfen wir? Dürfen wir? Ja, wir scheißen da. Wir spielen einfach noch eine Zugabe. Aber was für einen Track spielen wir? THC? Okay, warte mal. Da muss ich kurz suchen. Oder wir müssen halt, wie wär's nochmal mit... Schreibt mal noch, was habt ihr Bock? Okay, warte mal, hat jemand... THC ist nicht so gut, aber wir haben eine gute Uhrzeit eigentlich. Haha. 8 Jahre. Okay, überrasch mich, Chris. Nee, weiß nicht. Oder nochmal Panama. Nee. Ha? Nein, da war das. Nein, da haben keinen Bock mehr auf keinen. Coconut? Coconut, habt ihr noch Bock auf Coconut? Das stimmt ziemlich freudig. Panama! Okay, wer ist für Panama? Hände nach oben. Wer ist für Coconut? Wer ist für THC? Ja, okay, THC. Komm, spiel mit THC. Das heißt ja Tee, das kommt ja nicht von, also ich rede jetzt über Tee. Tee? TH-Hydro. THC. Na gut, dann let's go. Dann let's go auf THC, ihr Süß. Das ist unsere Hymne. Ich meine, es gab ja auch griechischer Wein. Und das ist einfach ein Teesong. Da geht es um grünen Tee, ihr Süßen. Arme nach oben. Spack auf das Ganja, mundet auf der Zunge, astreines Ganja, pur ist die Bombe, ganz klar kein Tabak, Druck auf der Lunge, Boxen bis zum Anschlag, alles perfekt, ich häng mit der Truppe, Rauchsäulen am Himmel, wir verbrennen einen Dschungel, sind komplett fett und fliegen wie eine Hummel, für die Bullen sind wir. Nein, sagt der Staat, scheißegal, was er sagt, das ist Eigenbilder auf etwas, Freiheit bewahrt. Ja, yeah, ich hab den Joint im Griff, der befördert mich nach oben. Sekunde, entzünd das Feuer, es wird pur geraucht. Ich brauch nur das Kraut für den guten Rausch. Nicht ganz so hoch der THC-Gehalt, denn es soll nicht so sehr im Schädel knallen. Lieber Sativa, angenehmer Vibe, dann bist du aktiver und natürlich heiß. Brauch kein Sofa, ich schlaf nicht ein, hab ein Laberflash. Achtung, seid ihr textsicher? Der Chor beginnt. Arme nach oben. Go in the front, go in the front, go in the front, go in the front, go in the front, go in the front, go in the front, go in the front, go in the front, go in the front, go in the front, go in the front, go in the front, go in the front, go in the front, go in the front, go in the front, go in the front, go in the front, go in the front, go in the front, go in the front, go in the front, go in the front, go in the front, go in the front, go in the front, go in the front, go in the front, go in the front, go in the front, go in the front, go in the front, go in the front, go in the front, go in the front, go in the front, go in the front, go in the front, go in the front, go in the front, go in the front, go in the front, go in the front, go in the front, go in the front, go in the front, go in the front, go in the front, go in the front, go in the front, go in the front, go in the front, go in the front, go in the front, go in the front, go in the front, go in the front, go in the front, go in the front, go in the front, go in the front, go in the front, go in the front, go in the front, go in the front, go in the front, go in the front, go in the front, go in the front, go in the front, go in the front, go in the front, go in the front, go in the front, go in the front, go in the das war's von meiner Wenigkeit. Mein Name ist Green mit 3E. Ich liebe euch, liebt euch zurück. Seid artig, love you und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Bis dann! Vielen Dank, 1Live!